Sendung heute heißt ja Freie Energie und 150 Jahre Tesla. Und der Mann hat eben am 9. Juli Geburtstag. Er ist ein verkannter Pionier der Elektrizität, so auch ein Artikel erschienen auf der ETH Zürich. Er hat das Radio erfunden, den ersten Wechselstrommotor. entwickelt und gilt als Vater der Roboter. Nikola Tesla, in diesem Jahr wäre er 150 Jahre alt geworden. Das Department Informationstechnologie und Elektrotechnik und die Tesla Society Schweiz präsentieren eine Ausstellung über den bedeutendsten Wissenschaftler, der stets im Schatten seiner Zeitgenossen Thomas Edison und Albert Einstein stand. Nun, hier heute werden wir wieder versuchen, ihn zu huldigen und dazu dann auch später am Telefon Peter Stojanovic von der Tesla Society Schweiz. Am Telefon jetzt Peter Stojanovic. Hallo Peter, kannst du mich hören? Ein schönes Grüß aus St. Gallen. Ja, guten Abend. Freut mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns da die Einleitung heute zu machen quasi für die Tesla-Show. Ist schon eine Zeit lang her, dass es das letzte Mal um Nikola Tesla ging. Du bist Gründer der Schweizer Tesla Society, verstehe ich das richtig? Ja, das stimmt, wobei ich vertrete auch hier deutschsprachig allgemein, sprich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben das am 7.01.2004 gegründet. Das ist ein historisches Datum, und zwar ist an dem Tag auch Tesla gestorben, 1943 in New York. Und was sind jetzt eigentlich so die Zielsetzungen, die ihr euch gegeben habt? Also warum gibt es die Tesla Society? Ich meine, Alles Ziel ist es, im deutschsprachigen Raum bzw. in Europa den Namen oder seine Erfindungen öffentlich weiterzubringen, damit man auch die auch besser kennenlernt. Wir haben hier eine Homepage, das ist die www.teslasociety.ch. Ist auch verlinkt jetzt vom Ankündiger und sowas auch auf der Tesla-Seite, falls jemand das sich jetzt nicht gemerkt hat. Man hat es ja versäumt in den letzten, sagen wir mal so, 50 Jahren überhaupt, den Mann ein bisschen besser zu präsentieren. Und wir haben die Idee gehabt, durch Hilfe Aufsteller, wo wir jetzt 9 an der Zahl haben, gestartet ist im Februar 2005 gewesen. Und zwar haben wir das in einem Shopping-Center. Also es hat jetzt geheißen, Start war 2005. 2005, also die erste ist ein Prototyp gewesen. Und dieses Jahr haben wir jetzt definitiv angefangen mit 9 Aussteller schweizweit, speziell in Shoppingcenter der Migros Schweiz. Ja. Wer ist so Mitglied bei der Tesla Society Schweiz? Also wir sind ehrlich gesagt eine kleine Gruppe. Der Präsident ist der Andreas Gabatuller. Und wir sind im Team, also total sind wir 8 Personen. So sind wir auch effizient, auch in eine bessere Absprache, und gibt da weniger Diskussionen, und so können wir schneller zum Ziel kommen. Darum sind wir auch eine Kleinheitsgruppe. Ja. Jetzt vielleicht nochmal zu der Frage, also die Zielsetzungen betreffend. Was für Projekte oder Tätigkeiten verfolgt ihr da innerhalb dieser Gesellschaft? Wie darauf angesprochen, Ziel ist einfach, den Namen besser in Europa besser bekannt zu machen. Das ist eigentlich das Ziel. Wir sind eine Non-Profit-Gesellschaft. Wir verdienen im Ganzen nichts. Das heißt, wir machen das alle ehrenamtlich, mit Hilfe der Webseite bzw. mit Hilfe der Aussteller, wo wir jetzt zusammen mit der Migros Schweiz und der amerikanischen Botschaft zusammen konzipiert haben. Und das heißt, ihr möchtet einfach nur, dass also Nikola Tesla und seine Arbeit auch, dass das einfach besser bekannt wird, dass also auch mehr Leute, dass auch mehr Leuten klar wird, was dieser Mann eigentlich wirklich geleistet hat, nehme ich an. Ne? Das geht ja ziemlich unter, ne? Jeder kennt, wie Thomas Alva Edison ist. Alles, was Thomas Alva Edison ist speziell auf den Strom zurückzubringen. Das ist zwar richtig, er hat zwar den ersten Gleichstromgenerator erstellt, aber der wesentliche Punkt, also die wichtigste Erfindung, ist allgemein das Wechselstromsystem, und das ist mit Hilfe Teslas gewesen. Und das steht in keinem deutschsprachigen Physikbuch. Ich habe bin selber in Vorarlberg aufgewachsen und habe selber 8 Jahre Schule gehabt, also Volksschule, Hauptschule, und ich habe noch nie den Namen Nikola Tesla gehört. Ja, mir ist auch so gar nicht. Ich habe den Namen zum ersten Mal auf der Technischen Universität Graz, wo er auch einmal gewirkt hat oder gelernt hat, gehört und dort auch nur im Zusammenhang mit dem magnetischen, mit der magnetischen Feldstärke. Und das war es dann eigentlich. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ja, wer war der Mann? Und ja, dann kam es irgendwann. Aber warum glaubst du, ist es so? Warum, ich meine, Edison kennt jeder, der hat die Glühbirne erfunden und den Plattenspieler. Ist ja toll, aber trotzdem. Tesla hat die westliche Zivilisation so mehr oder weniger mit erfunden zumindest. Und den kennt niemand. Warum? Denke ich mir, also persönlich gedacht, gibt es zwei Gründe. Einmal möchte man das Monopol von Thomas Alva Edison nicht beschädigen, also seinen Namen, den Image. Nein, ich sage, ist ja auch toll, was der Mann gemacht hat. War auch ein genialer Erfinder war. Also, aber Tesla war doch war eigentlich schon irgendwie für mich steht er auf einer anderen Ebene. Er war ein Genie. Er hat einfach Einsichten gehabt, die unerreicht waren für seine Zeit und bis heute. Ja, wobei ich muss dazu sagen, wo Tesla gesagt hat, dass er drahtlose Energie verschickt mit dem Morgenlichttower, also Draht ohne Draht und ohne Batterie. Und da hat die Weltöffentlichkeit gesagt, ja, der fängt jetzt wirklich an zu spinnen und dann hat man einfach einen Cut gesetzt und der Name ist einfach erfüllt auf morgen verschwunden. Aber er hat ja bewiesen mit Experimenten, also da gibt es ja diesen Wardcliffe Tower, glaube ich, und dort hat er ja mit Experimenten auch bewiesen, glaube ich, dass man Energie drahtlos übertragen kann. Ne? Also warum dann ist er aus der Öffentlichkeit verschwunden? Ich meine, das ist... Tesla hatte ein Ziel, und zwar mit Hilfe der Maschinen wollte der Weltöffentlichkeit, also der Welt allgemein, der Menschheit, der Zivilisation, mit Hilfe der Maschinen wollte Elend und Hunger auf gut Deutsch gesagt ausrotten. Das ist ihm leider nicht gelungen. Und er wollte mit Hilfe des Wardenclyffe Tower gratis Strom durch die Atmosphäre, entlang der Atmosphäre verschicken. Und das war eigentlich sein letzter Traum. Und das ist heute, glaube ich, nirgends das Ziel von irgendeinem Industriellen oder einem Geschäftsmann, hier gratis Strom zu verschenken. Das war eigentlich der springende Punkt im Ganzen. Womit wir jetzt beim Thema wären heute, also die Sendung heißt ja Freie Energie und 150 Jahre Tesla, das heißt, Tesla hat sehr wohl in diese Richtung geforscht und hat, wie viele glauben, auch Erfolge gefeiert und du sagst jetzt also auch, dass das eigentlich der Grund ist, warum er von der Bildfläche verschwand. Ich meine, Tesla hat sein letztes Patent, glaube ich, um 1910 oder was angemeldet und dann, also ich weiß nicht genau, ob die Zahlen stimmen oder jedenfalls 20, 30 Jahre vor seinem Tod war so quasi der letzte öffentliche Muxer von ihm und dann hat er aber 30 Jahre weiter geforscht und von den letzten Jahren gibt es nichts. Ne? Dann gibt es natürlich die Geschichten, dass also seine Papiere alle konfisziert wurden, als er im Hotel New Yorker starb 1942 und so weiter und so fort. Aber ich glaube am 12. August, wenn man das täuscht. Aber wie auch immer, jedenfalls man hört einfach gar nichts von seinem Spätwerk und das fing, wie du richtig sagst, glaube ich, also fing das einfach damit an, wie er mit der drahtlosen Energieübertragung angefangen hat und dann eben weiter. Also ich glaube, von ihm stammt der Ausspruch, die Erde ist ein Kondensator, man muss nur wissen, wo man ihn anzapft. Und ich schaue jetzt den Wolfgang an, wenn ich falsch zitiere, dann kann er mich sicher korrigieren. Aber und dann war er weg. Ne? Und das hängt wohl damit zusammen, dass ihm seine Ideen den Finanziers, der damals hatte, Philip Morris, glaube ich, ist er, oder? Nein, nicht Philip, das ist ein Zigarettenhersteller. J.P. Morgan. J.P. Morgan, ja, hallo Wolfgang übrigens. Hallo, J.P. Morgan, genau, der hat also in der Nähe mehr oder weniger abgewürgt, ne, kann man sagen. Ja, er hat ihn gesponsert auf halbe Million Dollar, also beziehungsweise der Wardenclyffe Tower wurde ja dort finanziert. Und wobei J.P. Morgan hat ja nicht gewusst, für welchen Zweck das gebaut werden sollte. Er hat einfach Vertrauen in ihn gehabt und hat ihm das Geld gegeben und wo er nachher erklärt hat, was überhaupt das Ziel des Ganzen ist, hat einfach halt alles gestrichen und hat dann einen neuen Geschäftspartner gesucht, das war dann nachher Giuliano Marconi. Ja, und Marconi, dem wird ja auch völlig zu Unrecht nachgesagt, er hätte das Radio erfunden, dabei stimmt das nicht, er hat Teslas Patente verwendet, er hat irgendwann mal gesagt, ja, Marconi, er verwendet, ich weiß nicht, 10 oder irgend sowas meiner Patente. Und auch das war ihm dann nicht vergönnt, dass man ihm eigentlich diese Erfindung zuschreibt, obwohl er das tat. Ja, und zwar sind es nicht 10, sondern genau 17. 17, ja. 17 Patente. Wobei, ich noch muss noch korrigieren, dass, also 1915 gab es das Gerichtsverfahren in New York. Marconi hat ja damals zwei Geschäfte, einmal in Mailand und das andere in New York. Und Bezirksgericht von New York wurde dies abgeblitzt zugunsten von Giuliano Marconi, das war 1917. Aber nach Teslas Tod 1943 hat der oberste Gerichtshof alle Patente Nikola Tesla anerkannt, als den Erfinder des Radio. Ja, ja, Marconi eben was. Ich meine, und Tesla hat ja vor allem auch vor ihm auch schon relativ weite Strecken überbrückt und Marconi dann halt noch, hat dann glaube ich über den Atlantik das Ganze geschafft. Oder? Stimmt das? Jetzt habe ich die Leitung nicht ganz verstanden dann. Tesla hat ja vorher schon also Ausstrahlungen gemacht, Radioausstrahlungen, und Marconi hat dann, glaube ich, da irgendwie seinen Rekord aufgestellt, oder war es der erste, der über 1000 Kilometer gesendet hat, oder irgend sowas? Aha, ja, und zwar die ersten drahtlose Informationsübertragung war 1896, das war, glaube ich, etwa 30 Kilometer von einem Büro zum nächsten Laboratorium von ihm. Das war eine kurze Strecke. Da hat er schon Beweise können, dass man Informationen überträgen kann, also übermitteln kann. Aber Marconi hat natürlich den Rekord aufgebaut, der hat ja Informationen vom Atlantik verschickt. Und das war eigentlich der springende Punkt im Ganzen. Und darum wird hier Marconi weltweit gefeiert, ja, als den Erfinder. Und wobei er hat dann natürlich auch einen späteren Nobelpreis bekommen. Ja. Im Chat geht es halt auch schon ziemlich rund. Irgendwer hat da gestern reingeschrieben, Teslas Erbe und Tesla ist Serbe. Ist mir eigentlich völlig wurscht, ob jetzt Serbe oder was auch immer. Er war genial und gut, dass es ihn gegeben hat. Und ja, und an dieser Stelle auch, Tesla ist auch schon im Chat, Buddy, Exalt-D und Scheng, Paul Gaul, ja, es wimmelt. Hast du Probleme mit deinem Telefon, Peter? Hallo? Ja, du machst da... Das klingt beängstigend. Gut, also Tesla, freie Energie, ein Thema, das man mit Tesla sehr eng verknüpft immer wieder. Für die überhaupt schon mal von diesem Begriff gehört haben, über die Definition dieses Begriffs dann später mehr, aber vielleicht jetzt noch kurz. Eines der Projekte, die Tesla verfolgte, war ein Pierce Arrows. Und zwar der Umbau eines solchen, das ist also ein Auto gewesen in den, ich nehme mal, 30er Jahren, glaube ich. Luxusauto. Ein Luxusauto, und er hat das Ding umgebaut und das Ding fuhr dann einfach, weil es halt einfach fuhr, sprich er hat nie mehr getankt. Und das Ding hatte so eine Antenne, wie man sich erzählt, und einen mysteriösen Antrieb. Kannst du über das ein bisschen was erzählen? Mhm. Also für das gibt es Belege, und zwar hat 1930 Heinz Jebens, das war der Direktor des deutschen Erfinderhauses in Hamburg, hat ja persönliche Einlade bekommen von Nikola Tesla in New York, wo er denn ihm unterbreitet, dass er ein interessantes Stück hat, und zwar halt einen Pierce Arrow zur Schau in einer Halle in Buffalo gelagert, wo ja ohne Benzin und ohne Öl, kann man sagen, ja, hat er gratis fuhren können. Und zwar hat er das am 26. November 1930, es war streng geheim, das hat er mit ihm abgemacht, dass da eigentlich nicht viel diskutiert bzw. gesprochen wird. Und das Auto, das fuhr 90 Meilen, das sind etwa 140 Stundenkilometer, und das ist, ja, hat er insgesamt, hat er normale vier Räder hat er gehabt, wobei ein Spezialkonverter hat er zusätzlich müssen einbauen, den er von New York gebracht hat. Ein Mitarbeiter hat den kurz installiert, nach einer halben Stunde, hat den zwei Antennen eingeschoben und das Auto fuhr. Ja, ja, erstaunlich. Ja. Also, und es gibt da sehr viele Zeugen. Und Wolfgang, ihr habt ja auch in eurem Buch den Pierce Arrows zumindest erwähnt, beziehungsweise ja, auch in der, richtig, ja, in der DVD, die mir ich heute kurz angeschaut habe. Was kannst du da dem noch anfügen? Naja, es ist natürlich näher. Ja, gut. Genau. Also wir sind ja auch eine Forschungsgesellschaft, die sich mit dem Thema der alternativen freien Energie beschäftigt. Und ich bin zum ersten Mal auf das Thema so 1985 gestoßen, wie ich davon erfahren habe, dass es in der Schweiz eine Gruppe gibt, die auch so ein komisches Gerät hat, das man im Prinzip nur auf Knopfdruck anwerfen muss, ja, und dann läuft das von selber weiter. Und das hat mich damals so fasziniert. Und du sprichst jetzt die Statica an? Ja, genau, das ist eine Schweizer Erfindung. Das hat mich damals so fasziniert, dass mich das nicht mehr losgelassen hat. Und dann 1990 habe ich die Arbeitsgemeinschaft Bindo gegründet, die sich also besonders zum Ziel gesetzt hat, solche Dinge einfach zu untersuchen und herauszufinden, in welchem naturwissenschaftlichen Kontext das Ganze steht. Das war eigentlich unsere Zielsetzung, weil ich selber zeitlang Physik studiert habe. Und aus dem Grund heraus war mir das einfach nicht klar. Ich konnte das einfach nicht glauben, weil das wird ja nicht gelehrt auf der Universität. Ja. Mir war damals schon bewusst, dass der Tesla so ein Auto gehabt haben soll. Und aber eben nicht klar, wie das funktioniert. Heute haben wir natürlich schon ein bisschen Hintergrundforschung gemacht und eine Idee davon, in welche Richtung das gehen könnte. Genau, und jetzt vielleicht nochmal zurück an Peter. Peter, die Statica, eine Schweizer Erfindung, Tesla die Statica, um genau zu sein. Weißt du da irgendwas drüber? Ich meine, oder? Also zu der Firma habe ich etwas gehört, beziehungsweise zu einem Gerät, wie auch immer. Das ist eine Bruderschaft, oder also die Maternitas nennen sich die, glaube ich. Ja, richtig, klar. Ja. Ja, was hast du darüber gehört? Also vor kurzem hat sie eine Präsentation gegeben in Zürich, vor etwa 2-3 Monaten, wo ein Spezialkonverter bzw. ein elektrisches Gerät, auf einer Seite pumpt man Strom, auf der anderen Seite schon 100% kommt da 300% raus. Das ist das Einzige, wo ich dazu sagen kann, aber mehr habe ich hier leider keine Information. Mhm. Wäre aber sicher auch spannend, ne? Ich meine, irgendwo müssen die ja mit ähnlichen Dingen sich beschäftigt, wie es auch Tesla tat, oder? Ja, auf jeden Fall, wobei wir sind keine Physiker, auch keine Historiker, wir machen das als Hobby, also das ist unsere Freizeit, wo wir da auch verbringen. Und also wie gesagt, wir sind erst 2 Jahre jetzt in der Öffentlichkeit auftaucht und wir werden uns auf jeden Fall mit dem Thema auch später mit dem intensiver befassen. Ja, wunderbar. Ja, ich sage jetzt aber einfach danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir hören wieder von euch in der Zukunft. Danke. Und ja, würde auch sehr gern wieder mal was machen und wünsche euch weiterhin sehr viel Erfolg, den Namen Tesla in alle Welt zu bringen. Dankeschön. Es gibt ja auch in New York ein Pendant, wie ich gesehen habe, die New York Tesla Society. Habt ihr mit denen eigentlich Kontakt? Ja, wir switchen immer mit New York beziehungsweise mit am Balkan, also sprich hier Kroatien, auch Serbien. Und ja, wir schaffen allgemein eng zusammen. Der Gründer der Society, also der, wo meist dazu beigetragen hat, ist der Dr. Ljubo Vujovic. Der hat sich schon 27 Jahre mit Tesla auseinandergesetzt und hat auch die berühmte Tesla Collection, wo es denn über Internet auch zu beziehen gäbe. Also ja. Wir haben allgemeine Informationen bei uns, konzentriert sich das Ganze auch per E-Mail und vor kurzem haben wir noch einen Link bekommen aus Frankreich, wo es da verschiedene Informationen zugesendet wird. Also es tut sich was. Ja. Ganz kurz, jetzt ganz der Letzte, solange du noch da bist, Buddy fragt im Chat, hat der Gast über den Raum Quantenmotor aus Rapperswil in der Schweiz gehört? Die Frage an mich? Ja, weil du bist in der Schweiz. Ja, Rapperswil ist etwa 60 Kilometer von da. Und hat von habe ich auch etwas gehört, aber nie so richtig interessiert. Vielleicht müssen wir das noch hoch und nachholen, muss ich sagen. Ja, macht es einmal und dann berichte uns. Gerne. Ja, gerne. Gut, danke und ja, weiterhin viel Erfolg. Schöne Grüße aus der Schweiz. Ja. Dankeschön. Und zurück. Tschüss. Ja, das war Peter Stojanovic aus der Schweiz. Sicher sehr, sehr interessante Gesellschaft und ist sicher bitter nötig, dass das Ganze ein bisschen mehr um das Volk kommt, oder? Was meinst du? Ja, meine ich schon, ja. Der Tesla war sicher sehr viel wesentlicher in der Elektrifizierung der Welt, als das so gewürdigt wird im Allgemeinen. Ja, also um Größenordnungen, ne? Würde ich sagen. Leute wie also du und mit Leute, mit denen du zusammenarbeitest, versuchen eigentlich, kann man sagen, auch unter anderem in Teslas Fußstapfen zu treten. Ihr beschäftigt euch ja innerhalb der Argo Bindo auch mit Schauberger und auch vielen anderen Dingen. Du warst da mal vor Jahren in der Steinzeit von Crop FM. Die 4. Sendung war mit dir und über Kornkreise. Stimmt, ja. Die war super. Ich habe dich dann irgendwie, haben wir uns dann aus den Augen verloren, aber heute hat es dann gepasst. Chris hat mir den Tipp gegeben. Mhm. Christian Pohnleitner hat Chris den Tipp gegeben. Also lustigste Verästelungen. Vielleicht doch am Anfang, also wir haben jetzt schon gehört, Piers Arrows, ein Luxusauto, das Tesla in den 30er Jahren, glaube ich, umgebaut hat und es halt einfach fuhr. Mhm. Mit sogenannter freier, mit der freien Energie, die da halt ist im Kosmos. Vielleicht sollte man da mal den Begriff definieren, weil wenn das Wort freie Energie fällt, drehen alle die Augen über, perpetuum mobile, zweiter und erster Hauptsatz der Wärmelehre, bla bla bla. Und was meint ihr denn jetzt eigentlich, wenn ihr frei... Ja, genau, dort liegt auch der Knackpunkt, dass die offizielle Lehrmeinung eben da Lehrsätze aufgestellt hat, die die Möglichkeit verbieten, Energie sozusagen aus Energiefeldern herauszuziehen, die zwar existieren, aber als solche als Unmöglichkeit gesehen werden, Energie zu gewinnen. Da gibt es eben den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, der eben feststellt, dass innerhalb dieses Universums jede Form von Gefälle mit der Zeit nur verringert werden kann. Das ist der klassische Entropiesatz, wie der auch genannt wird, und da haben wir das Kernproblem, weil was wird am Ende überbleiben, auch rein philosophisch? Wir werden also dem Wärmetod sterben, und wenn das dann mal soweit ist, dann ist das ganze Universum in diesem Wärmetodloch verschwunden und kann dort nicht mehr raus, weil es ja kein Gefälle mehr aufbauen kann. Also abgesehen davon, dass dieser Satz ja philosophisch gar nicht haltbar ist, ist er längst nicht bewiesen, ob er überhaupt stimmt, nicht? Aber er verbietet eben wie eine Mauer in der klassischen Physik, dass sich Menschen mit Maschinen beschäftigen, die aus sehr geringen Energiegefällen Energie beziehen. Also noch einmal, wir reden nicht über den ersten Hauptsatz, der Nein, ist auch nach eurer Meinung unbestritten. Ja, der ist unbestritten. Energie kann nicht gewonnen oder vernichtet werden, sondern nur gewandelt werden. Das Universum als Ganzes bleibt immer gleich groß. Das ist unbestritten. Das ist auch kausal logisch. Da gibt es nichts zu sagen. Aber der zweite Hauptsatz ist eben ein reiner Erfahrungssatz, der einfach aufgestellt worden ist, um eine bestimmte Marschrichtung in eine bestimmte Richtung vorzugeben. Und die, man wird den Verdacht nicht los, dass es da um Verschwendungspolitik geht, weil sozusagen das Ganze immer nur verpuffen kann, aber als rekursiver Prozess nicht mehr rückintegriert werden kann. Aber in der Natur sieht man sehr viele Prozesse, wo Energie immer wieder reintegriert und zurückgewonnen werden kann. Und das ist der eigentliche Ansatz, dass es um die Durchbrechung dieses Kernsatzes geht. Und dazu wird es natürlich notwendig sein, verschiedene Größen in der Physik und Kräfte miteinander zu vernetzen, die derzeit überhaupt nicht in einem Kontext stehen. Ein sehr nettes Experiment. Also euer Buch heißt Grundlagen der freien Energie. Das ist also Praxis und Grundlagen der freien Energie, haben wir das genannt. Wir haben es beim Francis Verlag herausgebracht. Es hat auch der Harald Kmeler daran mitgearbeitet. Der ist Hochfrequenztechniker beim ORF in Wien auch unter anderem und für die Wartung der Sendeanlagen in Österreich zuständig. Also ein absoluter Profi mit eigenem Labor und Studio zu Hause. Und unser Ziel war es, nicht den Menschen auf Patentrezept eine freie Energiemaschine zu liefern und zu sagen, da drücken wir auf den Knopf und das funktioniert dann. Da gibt es eben schon Leute, die haben das ja schon gebaut, wie der Paul Baumann, der war ja der spezifische Mann, der dieses Gerät, die Testatica, auch entwickelt hat, schon in den 60er Jahren. Und zu der kommen wir auch heute noch, weil ich meine, das ist schon erstaunlich, dass das Ding wirklich funktioniert, ja. Ne? Aber okay. Und unser Buch baut darauf auf, den Menschen eine Vision zu geben, wo ein gangbarer Weg wäre, in welche Richtung das läuft. Und unserer Erfahrung nach gibt es schon eine ganze Reihe von Maschinen, die in der Technik eingesetzt werden, die man aber weiterentwickeln müsste, um diesen Hauptsatz noch klarer zu durchbrechen. Und die wichtigste Maschine, die mir da einfällt, ist einfach die Wärmepumpe, die heute zum Heizen schon in verschiedenen Bereichen benutzt wird, die aber in ihrem Ansatz nie richtig wirklich vollständig fertig entwickelt wurde, weil die Wärmepumpe ja nichts anderes tut, als ein geringes Potenzial von Wärme eines Gefälles, das in der Natur vorhanden ist, auf ein höheres Potenzial zu heben. Das ist der Kern dieser Maschine. Und die freie Energie setzt genau an dem Punkt an, wo ein ganz, ganz, ganz, ganz winzig geringes Potenzial auf ein sehr hohes gehoben wird mit demselben Mechanismus. Und dieses winzige Potenzial wird dann klassischerweise als Skalarfeld definiert. Und genau das verbietet der zweite Hauptsatz. Aber genau das tut die Wärmepumpe bereits in einem etwas größeren Bereich von ein paar Grad Celsius. Und warum soll das nicht auch in einem noch viel geringeren Gefällebereich möglich sein? Wir sind der Ansicht, wenn es schon jetzt Maschinen gibt, die das tun, warum soll es nicht in Zukunft viel höher entwickelte geben, die das auch tun? Und nach einem Gedankenexperiment von Maxwell, das ich eben sehr spannend fand, braucht man ja überhaupt kein Gefälle. Und zwar kannst du den Maxwell'schen Dämon kurz einmal erläutern. Ja, was tut der? Das ist ein Gedankenkonzept von Maxwell gewesen, der ja die Maxwell-Formeln für die Elektrotechnik auch formuliert hat, der die Physiker damit herausgefordert hat, sich eine Frage zu stellen. Was wäre, wenn wir in einem Raum sitzen mit einer Trennwand, in dem sich ein temperiertes Gas befindet und in der Mitte dieser Wand ein kleines, ganz winziges Türchen existiert, an dem ein Dämon sitzt, der beobachtet, wie die statistische Verteilung dieser Teilchen durch den Raum flitzt, und jedes Mal, wenn ein schnelles Teilchen von der einen Seite in Richtung Türchen fliegt, dieses Türchen aufmacht, in die andere Seite hineinlässt, dann wieder zumacht, und jedes Mal, wenn ein langsames Teilchen kommt, das Umgekehrte macht von der anderen Seite. Naja, es würde nach einiger Zeit es nicht lange dauern, dass der eine Raum heißer und der andere natürlich kälter wird, weil statistisch die Bewegung dort zunimmt und auf der anderen abnimmt. Man hätte also nichts investiert, außer Information, um ein Gefälle zwischen kalt und heiß aufzubauen, mit dem man dann später eine Maschine betreiben könnte. Ein Gefälle ist ja Grundvoraussetzung für jede Art von Wärmekraftmaschine, und das hätte man in dem Fall nur durch Information aufgebaut. Ja. Bis heute ist der Maxwell-Dämon eigentlich nie widerlegt worden, konnte nie widerlegt werden, weil er ja eigentlich in sich logisch existiert und durch die Macht der Information es möglich ist, sehr wohl diesen Hauptsatz zu durchbrechen. Genau. Das heißt, natürlich gibt es den Dämon nicht wirklich und man kann ihn auch schlecht nachbauen, außer mit einem Nanoroboter vielleicht, aber darum geht es auch gar nicht. Es ist eben deshalb ein Gedankenexperiment, weil es auch dort bleibt auf dieser Ebene, aber im Grunde widerlegt es den Hauptsatz in seiner absoluten Gültigkeit. Mhm. Und der zweite Hauptsatz, und der geht ja auch davon aus, dass man, also er ist ja nicht universell. Also er ist nicht gültig, universell. Es gibt auch eine ganze Menge andere Erfahrungen und, wie soll ich sagen, Experimente, mit denen man zeigen kann, dass hier die logischen Erklärungen dieses Satzes einfach nicht stimmen. Ja. Sinclair schreibt im Chat, finde ich recht interessante Meldung, aber auch der erste Satz setzt doch voraus, dass das Universum bis ins Letzte bekannt ist. Ist es das? Ich weiß nicht genau, was er mit bekannt meint. Ich glaube, was er sagen möchte, ist, wissen wir denn wirklich, dass nirgendwo im Universum Energie entsteht aus dem Nichts? Naja, letztlich wird man sich die Frage stellen müssen, ob nicht die dynamische Komponente des Universums auch eine a priori Angelegenheit ist. Weil was meinst du jetzt damit? Naja, das bedeutet, dass Dynamik und Energie ein Grundbestandteil des Universums immer schon war, dass Energie in seiner dynamischen Form ebenfalls nicht vernichtet werden kann und dass sie daher an dem Punkt auch niemals gewonnen wird. Also das heißt, dass wir nicht genötigt sind, auf ein statisches Konzept der Entstehung des Universums zurückzugreifen, sondern die Dynamik an sich ist an und für sich immer schon da gewesen. Und dann sind wir natürlich schon bei der Frage des Perpetuum mobiles, weil wenn sie schon immer da war, dann wird sie auch nie verschwinden. Mhm, das heißt, das ganze Universum an sich könnte ein Perpetuum mobile sein. Ganz genau so ist es. Also wenn alle fragen, wo ist das Perpetuum mobile? Na, überall um dich herum. Vielleicht sagen dann andere zu diesem Perpetuum mobile Gott. Und ja ganz genau, ganz das ist der Punkt. Ja, und wir sind dann wieder ganz anders. Nein, natürlich geht es bei den Maschinen, die da gebaut werden sollen, nicht um ein Perpetuum mobile in der klassischen Idee, sondern darum, dass man einfach geringe Energiemengen, die man derzeit nicht nutzen kann, so umwandelt durch intelligente Vorrichtungen, dass sie eben genutzt werden können. Und das tut mit Sicherheit die Tesla die Statiker in der Schweiz. Also so viel ist gewiss. Genau, Stichwort Tesla die Statiker. So heißt sie nämlich im genauen Namen. T-Statiker geistert oft herum, aber sie heißt also diese Bruder- oder Schwestern- oder Geschwisterschaft. Ja, es ist eine christliche Urgemeinde. Aber diese christliche Urgemeinde nennt sich Maternitas und die haben dieses Ding gebaut. Ich habe da schon Filme drüber gesehen. In Natura haben wir sie beide leider noch nicht gesehen, aber es gibt also da ein Ding, das erzeugt einfach 30 Kilowatt. Das muss man sich vorstellen, das ist also locker ein Einfamilienhaus. Das sind ungefähr zwei Einfamilienhäuser, ja, mit allen Maschinen und Heizung. Genau, also mit allem drum und dran, und das Ding steht da und tut einfach und ist, wie ich das verstehe, fast wartungsfrei, oder? Ja, kann man so sagen. Okay. Ja. Ist so ein Radl, dreht sich. Das ist natürlich ein bisschen etwas schräge Story, denn diese Gruppe möchte damit möchte eigentlich nicht wirklich, dass das bekannt wird so richtig. Und, also ja, es ist richtig. Also wir waren ja wohl vor Ort. Also wir sind 1990 ungefähr zur Meternita gefahren in der Schweiz. Die sind im Emmental in Linden und wollten damals direkt mit dem Herrn Paul Baumann sprechen, der ja der Erfinder war. Der hatte das schon in den 60er Jahren erfunden und zwar über drei Stufen. Das erste Gerät war natürlich nicht so leistungsstark. Es hatte ungefähr 300 Watt und die Größe eines A4-Blattes. Die zweite Maschine war dann tischgroß mit einem Leistungsbereich zwischen 3 und 5 Kilowatt und die ganz große Endmaschine, die dann zum Schluss gebaut worden ist, mit etwa 2 Meter Scheibendurchmesser, liefert dann ungefähr 30 Kilowatt. Das ist also dann das Endergebnis der Entwicklung gewesen, hat sich aber über 20 Jahre gezogen, bis das also von den kleinen Geräten zu den großen umgesetzt werden Wann konnte. Wurde das große gebaut? Naja, das ist dann sehr spät gewesen, das war dann so 95, 96 herum, haben sie das gebaut. Okay. Und es ist dann aber später auch gar nicht mehr in Betrieb genommen worden, weil in der Zwischenzeit auch von der amerikanischen Seite Interesse daran bestanden hat, diese Technologie zu erwerben. Und ich habe damals mit dem Spokesman der Meternita gesprochen, das war der Herr Bossert, der mir dann geschildert hat, dass ihnen auch viel Geld dafür angeboten worden ist. Es ging damals schon um eine halbe Milliarde Euro. Um eine halbe Milliarde Euro? Euro ist es gegangen, um diese Technologie zu erwerben. Und ich habe sie dann ganz offen gefragt, ob sie dem zugestimmt haben. Ich habe gesagt, nein, sie wollen das auf keinen Fall rausgeben. Und naja, man kann sich vorstellen, dass dann mit diesen Summen im Hintergrund es um andere Dinge auch gegangen ist. Auf jeden Fall, seit dieser Zeit ist eigentlich nichts mehr an die Öffentlichkeit gedrungen. Und ein guter Bekannter von mir, der Ingenieur Christian Werbig, der Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik war in Wien und damals die Tesla-Gemeinde, also das Tesla-Institut Wien geleitet hat, das dann später aber seinen Betrieb wieder aufgegeben hat, hat dann die Meternita dazu überreden wollen, einen Film, also das Gerät bei einer Ausstellung zu zeigen. Das war kategorisch, ist das abgelehnt worden, aber sie haben sie bereit erklärt, einen Film darüber zu machen. Und es wurde dann ein Amateurfilm über das Laufen des Gerätes produziert, der dann später in einem einigermaßen kommerziellen Film noch einmal umgewandelt worden ist. Und das ist das einzige Zugeständnis der Meternita gewesen, an diese Maschine in die Öffentlichkeit Informationen zu schicken. Das ist sehr schwer zu verdauen für den unbedarften Hörer und die unbedarfte Hörerin. Und das kann ich ja verstehen. Also jemand, der noch nie jetzt wirklich, also die meisten Hörer dieser Sendung haben schon einmal was von freier Energie gehört, glaube ich. Aber wenn jemand noch nie so wirklich davon gehört hat, dann ist das einfach wirklich ja, schwer zu verdauen. Eine Maschine, die einfach aus dem Nichts, jetzt unter Anführungszeichen, sie tut es nicht wirklich aus dem Nichts, aber die einfach ohne dass man was reintut, Energie rauslässt und dann aber selbst mit einer halben Milliarde Euro konnten diese Herren nicht dazu überredet werden, das Ding an die Öffentlichkeit zu bringen. Warum, glaubst du, tun die? Das ist sicher schwer zu verstehen und es hat spirituelle Hintergründe, aber im Laufe der letzten 15 Jahre, wo wir also Energieforschung gemacht haben in verschiedenen Sektoren und das ist ja nicht der einzige Bereich, die Statik hat ja sehr viel mit Hochspannungstechnologie und Hochfrequenztechnik zu tun, wo es dann sehr viele Berührungsplattformen zum Tesla auch gibt, weil der Tesla ja im Prinzip eine ähnliche Richtung auch eingeschlagen hat. Es gibt auch ganz andere Bereiche, also Wärmepumpenmechanische und in der Solartechnik und in der Resonanzforschungstechnik des Wasserstoffs und so weiter, gibt es also viele Bereiche und wir haben halt im Laufe der Zeit immer mehr den Eindruck bekommen, dass eine freie Energielösung derzeit für den Markt nicht wirklich vorgesehen ist. Also mit anderen Worten, man will gar nicht von der gesellschaftspolitischen Seite her eine saubere, mehr oder weniger kostenlose Energielösung. Also ein klassisches Beispiel vielleicht an dem Punkt wäre, dass mich immer wieder große Firmen anrufen, die jetzt gerade ein Bauprojekt haben und sagen, ja, was ist jetzt mit der freien Energie? Bauen wir es ein. Und ich sage, ja, das, was man momentan machen könnte, wäre eine Kombination zwischen Solartechnologie und Wärmepumpentechnologie. Da kann man im Sommer irrsinnig viel Überschuss produzieren. Dann heißt sofort, ja, das müsste man in Strom umwandeln, können wir machen. Nur, das ist nicht lukrativ, weil die E-Gesellschaft wird uns so einen niedrigen Preis zahlen, dass sie das nicht auszahlt. Und dann haben wir so einen Aufwand, das Ganze einzubauen und dann am Ende kommt nichts dabei heraus. Also ich sehe immer wieder, dass das eigentlich eine sozialpolitische Problemstellung ist, die gar nicht so sehr vom Technologischen her begrenzt ist. Wenn man es vom Technologischen her aber nochmal sieht, wenn man davon jetzt auch ausgeht, dass angeblich viele Unterlagen vom Tesla bei seinem Tod verschwunden sind damals, gibt es Anzeichen darauf hin, dass in irgendwelchen anderen Bereichen solche Entwicklungen fortgeführt werden, Also sei es jetzt ein militärischer Bereich oder sonst irgendetwas, ja. Oder dass rein ganz einfach der gesellschaftliche, der große Bereich ausgeschlossen ist. Ja, also man kann natürlich nicht ausschließen, dass die Militärs in diesem Bereich schon längst weiter geforscht haben. Man denke nur, Name, Stichwort Viktor Schauberger, der Ende der 40er Jahre da so Experimentalflugkreisel gebaut, wo es um das sogenannte trivolumische Leuchten von Membranstoffen und solche Dinge gegangen ist und dann um Antigravitationsfelder, die da auch erzeugt worden sind. Und das weiß ich noch aus erster Hand, weil ich damals noch mit dem Sohn vom Viktor Schauberger gesprochen, das war der Walter Schauberger, der ja auch im Dritten Reich ganz oben in der Technologie gesessen ist. Also der war der zweite Mann nach dem Udert bei den Messerschmitt-Werken und hat wirklich Einsicht in die Zusammenhänge gehabt. Und der hat mir damals gesagt, das ist gebaut worden und das hat funktioniert. Und diese Dinge, ich kann mir nicht vorstellen, dass man seit den 40er Jahren nichts mehr getan hat, um das weiter zu erforschen. Also selbstverständlich hat das Militär hier weitere Forschung gemacht und selbstverständlich ist auch in der freien Energieforschung weiter geforscht worden. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Weil zum Beispiel Stirling-Motoren oder sowas, wenn ich das noch sagen darf, werden ja, glaube ich, teilweise bei Lenkwaffen und dergleichen auch unter anderem eingesetzt. Steuermotoren eingesetzt, aber in einem VW-Käfer funktionieren sie angeblich wiederum nicht. Ja, zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Der Stirling-Motor war eine ganz wichtige Erfindung im Übergang zu den modernen Ottomotoren und Dieselmotoren und ist dann einfach aufgrund der Brennstofftechnologie ausgestorben, auf gut Deutsch. Ist aber eine sehr, sehr effiziente Maschine, deren Potenzial nie vollständig ausgereizt worden ist und auch das Verständnis der physikalischen Zusammenhänge rund um den Stirling-Motoren sind nicht weiter erforscht worden. Und da liegt eigentlich der Kernansatz, zu den Wurzeln zurückzukehren und zu sagen, okay, da müssen wir wieder hin, weil da hat das alles angefangen und da haben wir uns den Luxus geleistet, bestimmte Dinge ins Museum zu stellen. Nehmen wir nur mal die elektrostatischen Geräte. Um die Jahrhundertwende sind die Helmholtz und Wimshurst und so weiter Maschinen gebaut worden, waren die Graf-Generatoren. Man hat das damals als Zeitvertreib benutzt, um den Leuten die Haare zu Berge stehen zu lassen und solche Dinge. Hat aber das Potenzial der Hochspannungstechnologie nie erkannt, weil es eigentlich ein Bindeglied ist zwischen der Elektrotechnik im klassischen Bereich, wie wir das heute benutzen in der Technik, und der Hochfrequenztechnik, wie das in den Sendestationen da beim Radio zum Beispiel eben benutzt wird. Da spielt eben die Hochspannungstechnologie eine wichtige Rolle. Sie ist unbequem gewesen, weil die hohen Spannungen schlecht messbar waren. Es hat immer kaputte Bauteile gegeben und dann hat man das ins Museum verbannt und gesagt, das braucht man nicht. Doch, wir brauchen es, weil darin auch der Schlüssel für die freie Energie dann im hochtechnischen Bereich eigentlich liegt. Ja, also wie immer dasselbe Thema eigentlich kommt auf, wenn man sich mit freier Energie beschäftigt, die Gründe, warum es nicht in der Öffentlichkeit steht und warum so wenig darüber bekannt ist und warum es nicht eingesetzt wird. Sagt der Dr. Stephen Greer was? Jetzt vom Namen her schon, aber ich bin jetzt nicht näher mit seinen Erfindungen beschäftigt. Ja, das ist ein interessanter Mann, also ich habe ihn schon öfter in der Sendung erwähnt, das war ursprünglich Notfallsmediziner, beschäftigt sich sehr, sehr eingehend mit dem UFO-Phänomen, aber er hat den eigentlichen Hintergrund, dass er sagt, diese Dinger kommen da zu uns her und fliegen nicht mit Diesel. Also Und stattdessen aber werden sie angetrieben durch etwas, das wir noch nicht verstehen, das wir aber gut brauchen könnten. Und er versucht einfach in die Richtung einzugehen, dass er sagt, jetzt vergessen wir mal die Aliens, ja. Wir müssen rausfinden, wie die Dinger fliegen, denn, wie gesagt, das können wir gut brauchen. Und er führt aber auch die gesamte Geheimhaltung der UFOs, nicht so sehr jetzt auf irgendwelche Religionskriege, die ausbrechen oder sonstige Dinge, sondern er sagt ganz einfach, selbe Grund, warum es auch freie Energie, wo wir selbst ja schon Ansätze entwickelt haben, nicht gibt, nämlich das Geld. Mhm, genau. Ja. Und diese Materne, das finde ich jetzt schon sehr spannend, ne? Die halt einfach dann sagen, und es mag komisch klingen, aber wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann ist es eigentlich komplett klar. Mhm. Wenn jemand sowas erfindet und dann irgendwie noch halbwegs seine Ruhe haben möchte, dann wird er nicht anfangen und den größten Krieg anfangen, nämlich mit dem Gegner, gegen den er nicht gewinnen kann. Das ist eigentlich der militärisch-industrielle Komplex. Kann man sagen. Ja, schauen wir uns doch an, was heute im Iran und im Irak passiert. Nicht? Wir haben da einen großen Krieg und der nächste steht schon vor der Tür, wobei Amerika mittlerweile schon so bankrott ist, dass sie jetzt nur noch darüber nachdenken, Mini-Bomben, die sogenannten Mini-Nukes dort abzuwerfen. Ja, ja. Und da braucht mir niemand etwas erzählen, dass es hier um den Demokratisierungsprozess im Iran geht. Hier geht es um die Ölquellen und um sonst gar nichts, nicht? Ja. Also solange wir auf eine bestimmte Thematik der Energieversorgung eingeschworen sind, wird sich da nichts ändern. Aber nehmen wir das Gegenbeispiel. Gleich neben Saudi-Arabien ist die größte Wüste der Welt, die Sahara, mit über 9 Millionen Quadratkilometern Fläche. Und in Deutschland gibt es also einige Erfindungen von Solarspiegelanlagen, wie zum Beispiel die vom Dr. Weber. Das ist ein Solarspiegel in Parabolform mit 11 Meter Durchmesser, der im Zentrum eine Temperatur von über 3000 Grad erzielt und mit einem Stirling-Modul, das dann so zwischen 4 und 8 kW Leistung abgibt. Wir haben uns das einmal ausgerechnet, wie viel man solche Module bauen müsste und aufstellen müsste, um die Größenordnung eines Atomkraftwerkes zu erzielen. Atomkraftwerk hat so zwischen 1000 und 2000 Megawatt, ja. Kostet aber ungefähr 2 Milliarden Euro, jetzt einmal so preismäßig. Und man könnte mit 10.000 Modulen auf einer Fläche von einem Quadratkilometer diese Leistung erzielen. Eines Atomkraftwerkes. Mit einem Kostenfaktor von ungefähr 250 Millionen Euro. Das ist ungefähr ein Achtel von dem, was ein Atomkraftwerk kostet. Und diese Anlage würde bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, jedenfalls solange die Sonne scheint, und in der Sahara scheint sie von 7 Uhr früh bis um, sagen wir mal, 10 Uhr am Abend, funktionieren. Und zwar vollkommen umweltfreundlich. Und jetzt haben wir 9 Millionen Quadratkilometer Fläche zur Verfügung. Man könnte hunderttausende Atomkraftwerke allein in dem Bereich aufstellen und die Energieversorgung der ganzen Welt wäre gesichert. Also nicht wirklich Atomkraftwerke, sondern Äquivalente. Ja, Äquivalente zu Atomkraftwerken im Sinne von Solaranlagen. Das wäre überhaupt kein Thema. Nur die Energie würde dann nichts mehr kosten. Ja. Und das darf es anscheinend nicht. Ich meine, ein Hörer im Chat schreibt, freie Energie müsste wohl quasi demokratisch übers Internet verbreitet werden. Dann könnte sie nicht so leicht aufgekauft und unterdrückt werden. Aber ja gut, er meint die Energie selbst, er meint die Information darüber. Ne? Ja. Und das stimmt aber. Also, und das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum zum Beispiel so ein Verein wieder. Es muss noch einen anderen Grund geben, warum die Meternitas das nicht möchte, dass diese. Naja, also grundsätzlich muss man fair sein. Die Meternitas sind nicht kategorisch ablehnend gegenüber einer Weitergabe von Informationen, sondern es hängt ein bisschen auch damit zusammen, ob die Leute schon also weit sind, ein Verständnis dafür aufzubringen. Also der Herr Bossert hat mir damals gesagt, dass es immer wieder Leute gibt, die an einem Punkt sind, wo sie ein ganzheitliches Verständnis der Zusammenhänge entwickelt haben und dann wird dieses Wissen durchaus weitergegeben. Der Herr Baumann war zum Beispiel bereit 1999 vor einem Konsortium von 30 Ingenieuren die Maschine wieder vorzuführen. Hat er gemacht. Ergebnis war, dass er damals um Diskretion gebeten hat, dass das nicht jetzt gleich hinausposaunt wird. Am nächsten Tag ist im Internet gestanden und daher war er natürlich etwas verhärmt über die ganze Geschichte. Das war der eine Punkt. Der andere ist immer, dass die Leute sagen, ja, wir haben das gesehen, wir sehen, es funktioniert, aber wir verstehen es nicht. Ich habe damals mit dem Herrn Stefan Marinov auch gesprochen. Das war übrigens ein Grazer, ein bulgarischer Physiker, der da an der Universität auch Physik Vorlesungen gegeben hat. Der war Mitglied bei den Meternitern und hatte noch das Glück, so zwischen 1980 und 90 diese Geräte persönlich in der Hand zu haben. Und zwar ein guter Freund von mir, mittlerweile ist er schon verstorben. Und der hat, den habe ich oft gefragt, hat mir auch die Bilder gezeigt, also wo er selber mit den Geräten drauf war. Und hat gesagt, du, Stefan, sagen wir, wie funktioniert das? Sagt er, ich bin Physiker, ich bin ausgebildet, ich bin gehört zu den Besten von Bulgarien, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber er war davon überzeugt, dass es funktioniert. Ja, davon war er überzeugt, weil er konnte ja Experimente damit machen, persönlich. Es gibt keinen Zweifel darüber, dass diese Geräte wirklich funktionieren. Aber okay, jetzt 30 Ingenieure sehen das Ding, jemand stellt was ins Internet. Ich meine, das kann man ihm doch wirklich nicht verübeln. Nochmal, wovor haben die Angst? Naja, also es geht auch ein bisschen um die Trägheit des Menschen. Wir leben heute in einer so hochtechnisierten Zeit, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, diese Forschung selber in die Hand zu nehmen. Das machen heute alles Konzerne, das ist ausgelagert in speziellen Laboratorien und wenn jemand ein Gerät haben will, dann geht er zum Saturn und kauft es dort. Das ist so. Man kann vom Otto-Normalverbraucher nicht erwarten, dass er sich ein Labor und alles, was dazugehört, noch aufbaut, um das zu erforschen. Das wird heute niemand mehr machen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. 1835 hat der Giuseppe Zamboni in Italien eine Pendeluhr gebaut, die ist auch bekannt, wird zwar von den meisten immer als batteriebetriebenes Ding dann hingestellt, was aber so nicht stimmen kann, weil immerhin diese Pendeluhr läuft bis zum heutigen Tage nach wie vor. Und das gibt's einfach, die steht diese da. Diese Uhr steht im Museum in Verona und ist bis heute funktionsfähig. Und die Laufzeit damals durch, oder? Richtig, also die läuft jetzt durch, jetzt haben wir 2006, also das sind also schon über 100 Jahre. Und das bedeutet, eine Trockenbatterie, wenn das schon so sein sollte, wie die meisten behaupten, die über 100 Jahre läuft, das wäre die Sensation schlechthin, weil sowas hätte die sofort auf den Markt bringen und dann hätte mein nächster Walkman auch 200 Jahre laufen. Gibt's nicht, so eine Batterie gibt's nicht. Also der Zamboni hat damals ebenfalls etwas verstanden über Technologie, das wir heute noch nicht begriffen haben oder jedenfalls jedenfalls neu aufrollen müssten. Es gibt Bücher davon. Von der Uhr gibt es mindestens 3 Bücher im alten Italienisch, aber es macht sich keiner die Mühe, das zu übersetzen. Also es hat auch etwas mit der Trägheit der Gesellschaft an sich zu tun, die einfach sagt, ne, das brauche ich nicht. Ich fahre einfach zur Tankstelle, hänge meinen Zapfhahn hinein und mir geht's gut, drehe den Schlüssel um, fahre weg, der Konzern liefert das Auto und wenn ein Wasserstoffauto liefert, passt, dann danke Wasserstoff. Na, Moment, na, so ist es dann, glaube ich nicht. Also der Zamponi lebt ja leider nicht mehr. Ja, ja, aber der die Bücher kann, sind noch da. Ja, schön, gut. Aber die Leute von der Meternit, das heißt, die leben noch und die wollen das ja verhindern. Naja, verhindern. Ich glaube, dass bei diesen Mengen von Geld, die da im Spiel sind, sicherlich auch andere Kriterien eine Rolle gespielt haben. Auf das will ich hinaus. Ja, davon gehe ich schon aus, dass hier auch hinter verschlossenen Türen davon gesprochen worden ist, dass sie also sich den Luxus nicht leisten können, da groß auf die große Pauke zu hauen. Das war jedenfalls beim Schauberger auch so. Also der Walter Schauberger hat mir gesagt, persönlich, nachdem er mit seinem Vater in Amerika war, das war 1958, das letzte Jahr, nachdem der Schauberger dann 10 Tage, nachdem er zurückkam, dann auch gestorben ist, hat er mir gesagt, er ist damals unter Druck gesetzt worden. Man hat ihm ein Papier vorgelegt, da ist draufgestanden, wenn sie das nicht unterschreiben, dann tun wir sie exekutieren. Ja, so hat er mir das wirklich damals erzählt. Und es war seine Pflicht, nachdem er in Österreich wieder zurückgekommen ist, kein Wort mehr über diese Dinge zu sprechen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Das war 1958. Forschen kann man viel. Erfinden kann man auch viel, auch aus dem Umfeld von Herrn Grander. Ne, da gibt es ja das berühmte Granderwasser, seit dieser Film im ORF das Wasserrätsel gelaufen ist. Der Herr Grander hat ja auch sein Gerät im Keller, nicht? Ich weiß aus internen Kreisen von Leuten, die ihn gut kennen, dass er dieses Gerät hat. Das aber von Gerät? Ja, ein freies Energiegerät auch gebaut hat im Zuge seiner Wasserforschungen, so ähnlich wie der Schauberger, der damals ja auch freie Energiegeräte zumindest angedacht hatte. Und das Gerät wird auch nicht fertig aufgebaut und zusammengebaut, weil es von gewissen Konzernseiten her die Auflage gibt, dass Wasser kann er verkaufen, aber freie Energiegeräte nicht. Ja, es ist eine Schande. Tesla schreibt lustigerweise im Chat, bei mir hängt der Stream. Da fällt mir ein, Tesla hat ja auch für das Mobiltelefon eine andere Möglichkeit gefunden damals schon und auch und eigentlich konzeptionell das Internet ja auch entwickelt. Zumindest das jetzt vom Konzept her, sagt man ihm nach. Gut. Was vom Internet hat er entwickelt? Nein, es konzeptionell hat er es entwickelt. Jetzt, wir kommen gegen Ende der Sendung. Er hat natürlich keine Digitaltechnologie entwickelt damals. Nein, aber ich meine, was davon, weil Internet ist das Internet zu sagen. Er hat nicht mit, also von ein selbsterhaltendes Netzwerk oder was hat er davon? Das sagt man ihm nach. Ja, müsst ihr jetzt nachlesen. Okay. Ist einfach so ein Schlagwort, das wir immer wieder bringen. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende der Sendung, also so, ja, es geht noch so 15 Minuten und jetzt würde ich doch noch gern kurz auf, was natürlich auch wichtig ist, wenn man sich jetzt mit dem Thema freie Energie auseinandersetzt und wenn man so wie ihr zum Beispiel versucht zu verstehen, wie denn die Testatika funktioniert. Mhm, genau, das ist unser großes Vorbild. Dann muss man doch auch versuchen herauszufinden, wie kann man, oder man muss einen theoretischen Überbau so ist es erschaffen. Ja. Mhm. Jetzt gibt es da das. Euer Buch, ich habe es nicht ganz gelesen, aber zumindest größtenteils und überflogen, dann den Rest. Sehr spannend geschrieben übrigens und auch also für jemanden, der sich für dieses Thema interessiert und wirklich wissen möchte, um was es geht, grandios, muss ich sagen. Also, ja, wir haben die Kontakt Latte und für technischen Anspruch relativ hochgelegt. Das ist in 2 Formen erschienen. Es gibt auch das Freie-Energie-Handbuch, wo noch ein dritter Autor auch mitgeschrieben hat. Wir wollten auch nicht nur Theorie verzapfen, sondern haben auch eine DVD dazu gegeben, wo man dann die Experimente auch alle sieht. Und es ist natürlich klar, man braucht einen Überbau an Geistigen, weil man sich hier in einem Grenzbereich bewegt, der dann ins, sagen wir mal, Esoterische hineingeht, weil wir hier von Dingen sprechen, die man nicht mehr sehen kann. Aber ehrlich, ich finde das zum Teil paradox. Wir leben in einer Gesellschaft, da wird angezweifelt, dass Leute telepathische Fähigkeiten haben. Auf der anderen Seite schaut jeder das Handy ein und ist dann über Satellit um die ganze Welt vernetzt mit Wellen, die er nicht sieht und nicht hört und nichts darüber weiß, außer dass moderne Maschinen sie einfach übersetzen. Das wird der Selbstverständlichkeit hingenommen. Dass wir selber aber Drüsen im Kopf haben, wie die Zirbeldrüse und die Hypophyse, die ebenfalls über solche Fähigkeiten verfügt und daher auch telepathisch miteinander kommunizieren könnten, das ist ausgeschlossen, weil das gehört ins Reich der Fantasie. Also ja, da setzt es bei mir aus. Es geht ja nur einfacher. Vor ein paar hundert Jahren war auf einmal ein Bergwerk verflucht, weil die Leute unten die Bergarbeiter gestorben sind, wie die Fliegen, ganz einfach. Und später ist man dann draufgekommen, na hurra, die haben in einer Uranmine gearbeitet. Ja, zum Beispiel. Nur wir konnten es ja damals halt nicht messen. Nicht was verstehen, ja. Genau, aber unsere Messgeräte werden immer sensibler und so wie wir den ersten Hauptsatz eigentlich gar nicht unterbrechen müssen, ob er jetzt gilt, universell oder nicht, ist ja auch egal, hier gilt er jedenfalls. Das müssen wir nämlich deshalb nicht, weil eben freie Energiemaschinen ihre Energie aus einem höherdimensionalen Raum beziehen, wenn man das so will, oder? Also ja, ihr vielleicht das Trägerfeld. Ja, im Prinzip ist es einfach, es ist der Hintergrund, das hintergrundkosmische Rauschen, was einfach existiert, das Quantenrauschen. Das ist zwar sehr, sehr fein, nicht? Die Molekularbewegung zum Beispiel in einem Raum, die sind so fein, dass man diese Energie de facto nicht nutzen kann. Man kann sie aber messen in Form eines bestimmten Energiewertes als Temperatur. Wir haben zum Beispiel da in einem Raum herin, da ist ziemlich heiß jetzt momentan. Ja. Ja, was weiß ich, nein, der 30 Grad wird es nicht haben, aber sagen wir mal 25 Grad hat es da herinnen. Das heißt, es ist ein sehr hoher Energiewert eigentlich vorhanden, den man so nicht nutzen kann, weil kein Gefälle existiert. Worum es geht, ist eigentlich ein Gefälle zu erzeugen und dann diese Energie entsprechend sinnvoll aus dem System auszukoppeln. Und das bringt uns ja wieder zu dem Ursprung zurück, dass diese feineren Energien ein neues Konzept brauchen, um mit den grobstofflichen Energien eben in Verbindung zu kommen. Und ich glaube, dass da eigentlich der wirkliche Knackpunkt in der gesellschaftspolitischen Diskussion ist. Weil was wird denn passieren, wenn wir feine Energiequellen anzapfen? Ja, dass wir draufkommen, ja, Moment einmal, da tut sich sehr viel mehr in diesen Feldern da im Hintergrund, als wir annehmen. Was ist denn mit unserem Bewusstsein? Ist das vielleicht auch noch mit dem vernetzt? Gibt es da vielleicht Wesenheiten, die auf höherdimensionalen Ebenen existieren, auf einer Schwingungsfrequenz, die wir nicht wahrnehmen können, weil wir gar keine Geräte haben, um das wahrzunehmen? Also mit anderen Worten, dass da eine Tür aufgebrochen wird in einem Bereich, wo alle ganz panisch sind, weil ja dann sozusagen bewiesen werden kann, dass es auch noch geistige Kräfte hinter dem Universum gibt, von denen wir bisher gar nichts gewusst haben, weil wir halt keine empfindungsfähigen Geräte dafür gehabt haben. Und das ist vielleicht der wirkliche Grund, warum man hier das nicht so fördern möchte, wie es dem eigentlich gebühren sollte. Das heißt, wenn man jetzt auf den theoretischen Überbau zu sprechen kommt und wenn man versucht, dem Ganzen immer Theorie zugrunde zu legen, dann kommt man auch sehr schnell in einen Bereich, wo sich das Ganze eigentlich in so einem Graubereich zwischen Bewusstsein und Energie und so weiter irgendwo. Naja, es geht dann um Licht und solche Dinge, aber man muss sich mal vorstellen, unser Sonnensystem, das nächste Sonnensystem ist 4,5 Lichtjahre entfernt. Das ist so momentan der Stand der Technik. Das heißt, man muss mit der Geschwindigkeit des Lichtes reichen und würde dann noch reisen und würde dann noch 4,5 Jahre brauchen, um dorthin zu kommen. Nur zum nächsten Sonnensystem von Hunderttausenden. Das heißt, eine Technologie, die nicht auf Licht aufbaut, und zwar mit weiter Überlichtgeschwindigkeit, das ist überhaupt nichts. Wir fliegen heute mit Raketen, die fliegen mit 40.000 Kilometern pro Stunde. Das ist gar nichts. Das Licht bewegt sich mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das heißt, eine Lichttechnologie ist unbedingte Voraussetzung, um überhaupt an Weltraumfahrt und solche Dinge zu denken. Also das heißt, wir sind da technologisch ganz weit unten und sollten eigentlich erst einmal erkennen, dass diese UFOs, sollten sie wirklich von anderen Sonnensystemen kommen, technologisch um 500.000 oder 1.500 oder 2.000 Jahre voraus sind, mindestens. Du sagst, dass sollten sie wirklich von anderen Sonnensystemen kommen, da lese ich jetzt raus, du zweifelst zwar nicht an, dass diese Beobachtungen gemacht werden und dass diese Dinge auch irgendwo real existieren, aber es müssen nicht unbedingt Aliens drin sitzen, aber jedenfalls verwenden sie eine fortschrittliche Technologie. Ja, die weit fortgeschritten ist. Ja, vorher diese Diskussion um geheime Forschungen, die weitergingen. Kann es denn sein, dass es neben der NASA, das quasi so das Ding ist, wo dann halt theatralische Starts vollzogen werden, wo also sich das fallische Raumschiff gegen Himmel hebt, kann es denn sein, dass es da auch so ein Black Space Program gibt, wo man sehr wohl andere Methoden verwendet, um in den Weltraum zu gelangen? Also ich muss ehrlich sagen, zum Teil werden, was diese Dinge betrifft, die Leute wirklich für dumm verkauft. Vor nicht allzu langer Zeit hat es jetzt den Google-Satelliten gegeben, der jetzt gekauft worden ist von der Firma Google und jeder kann sich da jetzt reinhängen per Internet. Und wie man sehr schön sehen kann, das sind natürlich keine Echtzeitbilder, aber immerhin in manchen Städten freigegeben, kann man jede Maus am Boden sehen, und zwar weltweit auf diesen ganzen Planeten. Und das ist ein kommerzieller Satellit, der von einer ganz einfachen Firma aufgekauft worden ist. So, das Militär verfügt über hunderte von Satelliten, die weit besser ausgerüstet sind. Die sehen jedes Quadratmillimeter Futzelchen auf jeden anderen Planeten. Und wenn wir was über Mars erfahren wollen oder über irgendwelche anderen Planeten, dann kriegen wir immer verschwommene Bilder. Also das heißt, im Hintergrund gibt es so viel mehr Information über die tatsächlichen Vorkommnisse, die sich da abspielen im Universum, in unserem Sonnensystem, auf anderen Planeten mit außerirdischen Raumschiffen, Ich frage mich, wo sind die Informationen? Ja, wie zum Beispiel dieses Bild da von diesem riesigen leuchtenden Objekt, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es in den News drin, das ist ganz die erste Meldung. Ich meine, gut, taucht auf einmal von irgendwo auf und ist anscheinend lumineszent, könnte ja auch ein Artefakt sein. Na, selbstverständlich. Ja. Dass es UFOs gibt, ist ja heute gar kein Thema mehr. Die mexikanische Regierung hat doch vor ein paar Jahren offiziell vom Militärstab aus einige Bilder freigegeben damals. Dann Tage später hat man das wieder dementiert. Aber wenn der offizielle Militärstab von Mexiko, das ist immerhin ein offizieller Staat auf der Landkarte, sowas ganz offiziell zugibt, dass es UFOs gibt, dann sollten wir langsam auf eine Ebene kommen, auf diesem Planeten, dass man das als ernstzunehmendes Phänomen einmal wirklich in den Vordergrund schiebt. Nein, das tun ja auch viele, glaube ich. Ich meine, so ist es ja nicht. Es wird nur in der Öffentlichkeit breitgetreten, dass man sich doch sehr wohl dafür interessiert. Das ist auch logisch, ja. Und gut. Ja, und da brauchen wir aber auch nicht über freie Energie sprechen. Können wir auch gleich über freie Energie sprechen, so meine ich das, weil wie fliegen denn diese Objekte? Ja, genau. Genau, das ist der Punkt. Sie brauchen eine Technologie, die eben sehr, sehr viel weiter fortgeschritten ist. Gar keine Frage. Und abgesehen davon sind ja auch abgestürzte Raumschiffe existent, die auch noch untersucht und ausgeschlachtet werden. Das gibt's ja auch noch seit den 50er Jahren schon. Übrigens, dass du das an, weißt du, was heute ist? Heute ist der 59. Geburtstag von Roswell. Heute von 59, ja. Das habe ich völlig vergessen. Das ist jetzt die Kirsche auf der Torte, genau. Das Tüpfelchen am Himmel. Genau. Heute vor 49 Jahren stürzte so ein Raumschiff, sei es jetzt extraterrest oder terrest, ist wurscht, ab. Und ne, wahrscheinlich war es doch extraterrest 1947. Und seitdem erforschen wir die Dinger, so behaupten zumindest viele. Ja, da gibt es den Physiker Bob Lazar, der in dieser Forschungseinheit drinnen war, der da an den Antrieben gearbeitet hat. Der hat nur einen Satz von sich gegeben. It's totally magical. Ja. Er hat gesagt, das ist totale Magie. Wir haben überhaupt keinen blassen Schimmer, was da vor sich geht in diesen Raumschiffen. Die werden zum Teil mit Gedanken gesteuert. Da gibt es keine Bildschirme, so wie wir das haben, sondern da wird die Hand irgendwo hingelegt und dann wird mit Gedanken die Maschine geflogen. Wird aber nachgebaut. Das ist, wird jetzt bereit für... Okay. Gab es im Konzept auch schon im Perioden vor 20 Jahren. Ja, ja. Dessert-Taube. Ja, ja. Aber okay. Freie Energie und so weiter. Ich sehe schon, wir müssen in nächster Zeit dann wieder öfter was machen, weil zum Beispiel eben dieser Themenkomplex sehr spannend. Mhm. Ganz zum Schluss noch. Wie gesagt, unsere erste Sendung vor mittlerweile fast 6 Jahren. Vielleicht sogar ziemlich genau vor 6 Jahren. Es wäre vielleicht lustig, wenn es am 7. Juli wäre gewesen. Naja, könnte sein, muss ich nachschauen. Aber jedenfalls unsere erste Sendung ging um Kornkreise. Deshalb heute ein Thema, das ja nicht so völlig weg ist von freier Energie, wie zum Beispiel der Barbary Castle Glyph, der erste komplexe 1993 erste Komplex, oder 91 glaube ich sogar, komplexe Kornkreis, der entstanden ist, hat sehr viele Dinge geometrisch, es geht ja auch viel um Geometrie bei freier Energie und hat sehr viel kodiert, das in die Richtung ging. Das heißt, Kornkreise, wir sind mitten in der Saison, heuer, es geht ein bisschen schleppend los, aber vielleicht kurz von dir so ein wie siehst du das? Ja, also das Phänomen hat sich über die Jahre ganz gewaltig entwickelt, hat ja so 1989, 88 zur harmonischen Konvergenz begonnen. Ja. In der Zwischenzeit gibt es, glaube ich, über 6000 Kreise, die in Komplexität so dermaßen zugenommen haben, dass man nur noch dass einem die Augen rauskommen auf gute Zeit. So ist es, aber ich habe jetzt eher gemeint, das haben wir eh schon behandelt, aber was ich jetzt eher gemeint habe, jetzt auf die aktuelle Situation heuer, ist es ja eher ein Slow Start. Ja, es ist ein sehr langsamer Start, aber es hat sich abgezeichnet, dass sich mit Beginn des Jahres 2006 eine Änderung ergeben wird. Man weiß nicht genau, worauf das hinausläuft, aber so die Periode von 1999 bis 2012 wird ja so auch in gewissen Kreisen mit dem Maya-Kalender und der Endzeitstimmung ein bisschen in Verbindung gebracht und dem Paradigmenwechsel, und offiziell beginnt ja astronomisch das Wassermann-Zeitalter 2012, und mit dem Jahr 2004/2005 haben wir die Mitte von diesem Bereich überschritten. Und kommen jetzt in die andere Zone zwischen 2006 und 2012 hinein, wo das sozusagen umgepolt hat. Ich erwarte mir auch im Kornkreisphänomen so eine Art Umpolung, da wird sich was verschieben. Wir wissen noch nicht genau was und in welche Richtung das geht, aber das werden wir dann erleben. Aber es bleibt spannend. Ja, und du bist ja heuer in Wiltshire unterwegs. Ja, wir haben seit 2001 angefangen, auch Kornkreisreisen zu veranstalten. Das hat sich so ergeben. Zuerst sind wir privat hingefahren, dann haben Leute gesagt, ja, ich möchte das auch sehen, da muss ich dabei sein. Und mittlerweile haben wir eine ganze Reisegruppe zusammengestellt und fahren jährlich so mit 20 Personen immer hin. Und heuer werden wir auch wieder dort sein. Ja, leider versäumen wir uns um einen Tag. Schade. Aber vielleicht schaffen wir es ja mal gemeinsam. Ja, das heißt also heuer Also das ist aber eine interessante Aussage. Das heißt, es könnte jetzt durchaus sein, dass wir gegen Ende des Jahres, gegen Ende des Sommers noch eine große Überraschung überleben, wenn zum Beispiel wir jetzt gerade in diesem Wechsel drin sind. Ja, man weiß es schon seit längerer Zeit, dass dort auch seltsame Lichtobjekte herumfliegen. Also, ja, das ist ja auch bekannt. Ich habe das selber schon erlebt dort. Ich kann mich gut erinnern. Ich bin damals gerade aus dem Internet Crop Circle Café da hinausgegangen und sitze da im Auto und dann ist da eine blitzartige Raketen raufgeschossen. Ein Leuchtstrahl, der so zehnmal so dick war wie ein Blitz. Vollkommen lautlos. Es war keine einzige Wolke. War sternenklarer Himmel. Ich war komplett geschockt. Haben wir das überhaupt nicht erklären können, was da vor sich gegangen ist. Und da gibt es eine ganze Menge Leute, die Lichtkugeln in den Feldern herumfliegen sehen und so weiter. Und das ist ein Phänomen, das lässt sich nicht wegdiskutieren, weil es mindestens ein Dutzend Augenzeugen und auch Videoaufnahmen darüber gibt. Und da ist sicher mehr noch dran an dem ganzen Phänomen und in welcher Weise sich das outen wird, das weiß natürlich niemand, aber es wird sicher spannend sein, das weiter mitzuverfolgen. Und du wirst das auch sicher tun. Ja, das tun wir, ja. Ja. Und ja, vielleicht machen wir ja dann gegen Ende des Sommers oder im Herbst heuer wieder mal eine Sendung zu diesem Thema. Ja, gerne, ja. Ich meine, gerade diesen Themakomplex, den wir jetzt angesprochen haben, freie Energie in Kornkreise, UFOs, ich meine, hängt zusammen und jemand schreibt im Chat, es gibt nichts Spannenderes. Er meint wahrscheinlich die Aussage des Eintrags vor ihm, aber es trifft natürlich auf dieses ganzen Themenkomplex zu. Es gibt kaum was Spannenderes. Naja, es ist zum Beispiel so, der Günther Schermann ist ja auch ein passionierter Kornkreisforscher aus Wien, mit dem ich früher auch viel zusammengearbeitet habe und der in der Zwischenzeit aber dann mit dem Jay Goldner den Kontakt aufgenommen hat, der auch das Buch geschrieben hat, E.T., Kornkreis, Botschaft entschlüsselt. Da hat es ja damals dieses Piktogramm mit dem außerirdischen Gesicht gegeben und die Botschaft, das da auch war. Und in der Zwischenzeit sind auch sehr prominente Leute auf den Zug aufgesprungen. Der Erich von Däniken hat im Interlaken eine große Kornkreisausstellung gemacht, die mit Beginn des letzten Jahres angefangen hat. Da haben immerhin bis jetzt über 100.000 Besucher gehabt. Das heißt, die Masse interessiert sich für das Phänomen. Und ich muss mich wieder wundern, warum solche Dinge nicht in die Zeitung kommen. Da hört man nichts. Da hört man nur, Brunftwild springt im Kreis herum und solche Dinge. Ne? Und Dümmeres noch. Also Brunftbild und Sumpfgas, es ist halt so die Welt, in der wir leben. Ja, oder dass der Bruno abgeschossen wird. Genau. Das könnte damit zu tun haben, dass wenn man jetzt eine große Kornkreisgeschichte in einem der zahlreichen österreichischen Qualitätsmedien hat, dass man sich dann nicht nur mit der Beobachtung, wie es bei einem Bären ganz einfach hier ist, zufrieden geben kann, sondern dass man dann vielleicht auch noch eine Erklärung nachliefern muss. Weil, aber wenn ich jetzt 99,9% der Kornkreise nicht erklären kann, reicht es, wenn ich 0,1, also erklären kann, und ich kann 0,1% nicht erklären, muss ich was nachliefern, dann haben wir einen Erklärungs. Es reicht einer. Notstand. Es reicht eine. Es reicht eine UFO-Sichtung, es reicht eine freie Energiemaschine, eigentlich, aber anscheinend doch nicht. Und ich glaube, damit haben die Leute ein Problem, ganz einfach, ja, in den Medien. Ja. Fast am Ende, vielleicht nur noch kurz, AG Bindu, was sind so eure laufenden Projekte? Ja, also wir sind momentan in dem Bereich, dass wir die Übersetzung von, wie sagt man, Schwebungsfeldern untersuchen und sind da auf ein interessantes Projekt gestoßen, das nennt sich das Jager-Projekt. Und zwar geht das interessanterweise auf die UFO-Geschichte zurück. In den 60er Jahren hat ein dänischer reicher Industrieller einen Kontakt gehabt in der Ostsee, der hat eine große Yacht gehabt und ist da bei Nachtfahrten mit der Yacht mit Außerirdischen zusammengestoßen, die da Unterwasserforschung gemacht haben. Und es kam da zu einem Unfall, dass einer von diesen Außerirdischen da fast ertrunken wäre und den hat er irgendwie gerettet und als Austausch ist dann es dazu gekommen, dass diese Wesen vom Planeten Jager, wie sie sich genannt haben, ihm Informationen über ihre Heimatwelt geliefert haben, unter anderem auch über freie Energiemaschinen. Und wir haben, er hat dann in den 60er Jahren ein Buch geschrieben, Contact with Planet Jager, das dann ziemlich viel Wellen geschlagen hat, dann aber wieder eingezogen wurde sozusagen. Und da gibt es einen kleinen Appendix über dieses Jager-Projekt von der technischen Seite. Und das hat uns sehr stark interessiert, weil unsere eigenen Überlegungen auch in solche Richtungen gegangen sind, von Mehrphasenfeldern und auch Kornkreismodelle aufgetaucht sind, die das auch bestätigen, dass das in diese Richtung geht. Und dann haben wir uns entschlossen, das zu bauen. Und wir haben jetzt einmal ein zweidimensionales Modell gebaut. Das ist gerade fertig geworden und das wird jetzt von uns mit dem Oszilloskop untersucht. Und die Ergebnisse werden wir dann wieder veröffentlichen. Und ist auch in eurem Buch drin? Und auch ja, ist schon in der Bauphase noch im Buch beschrieben und jetzt ist es fertig und jetzt werden wir dann die Tests reinmachen und dann vielleicht ein dreidimensionales Modell bauen, weil das eigentlich erst in dreidimensionaler Ebene wirklich funktionieren könnte und bis dorthin wird es noch ein bisschen dauern. Okay, ich sehe schon, also einer unserer nächsten Sendungen muss das Jagermodell heißen. Ich meine, was tun wir da am Ende der Sendung so rüberwirfst, so mir nichts, dir nichts, das kann ich ja gar nicht glauben. Aber okay, passt. Wir werden einfach was machen, vielleicht ist die nächste über Kornkreise oder über diese Geschichte. Ich weiß, du bist ja beschäftigt, aber ein bisschen Zeit werden wir schon abzahlen können. Jedenfalls danke, dass du heute da warst. Danke auch dir, Chris. Gerne. Und hat mich sehr gefreut, war sehr spannend, wie eigentlich immer bis jetzt. Du bist jetzt zum dritten Mal zu Gast, ne, gewesen. Zum dritten Mal? Zum dritten Mal, glaube ich, ja. Aber, oder vielleicht nur zum ersten zum zweiten zum Mal. Zum zweiten Mal, glaube ich. Okay, ja. Wie auch immer. Danke, dass du da warst. Ja. Das nächste Mal Crop FM.